Blockcast Black Stories, Folge 4, vom Januar 2008. Blockpunkt, Überpunkt. Der Black Stories Podcast mit freundlicher Unterstützung vom Moses Verlag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Black Stories Podcasts bei blog.über.de. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute zwei Leute. René ist wieder mal mit dabei. Hallo. Der war ja letztes Mal nicht dabei. Julia auch. Hallo Julia. Hallo. Ihr wisst, wer Julia ist. Kennt ihr ja schon aus den normalen Black Stories. Nee, aus dem normalen Podcast, wollte ich sagen. Genau. Kennt sie übrigens auch aus dem normalen Podcast. Und aus dem normalen Leben. Und aus dem normalen Leben, ja. Genau. Weil ihr wohnt zusammen. Ihr habt eine WG. Ja, wir sind eine eingetragene Gemeinschaft. Wir haben sogar mehr zusammen. Mehr Gemeinsamkeit. Mehr Gemeinsamkeit. Als man denkt. Ja. Mehr Gemeinsamkeit. Insgesamt 4 Beine. Ja. Aber das ist nicht unser Thema. Genau. Wir machen heute was Gruseliges. Wir spielen nämlich jetzt. Okay. Was Gruseliges? Ja. Ihr lasst das Licht an, keine Angst. Okay. Das war Black Stories. Kurz nochmal zur Erklärung. Es gibt einen Gebieter, das ist in dem Fall der René. Das bin ich. Ich kann übrigens links und rechts sein. Der René hat das Kommando. Und er wird eine Frage, ein Problem oder eine Aufgabe stellen. Und dieser Sachverhalt beinhaltet einen Hintergrund. Genau. Und ihr beide müsst versuchen herauszufinden. Müsste nicht eigentlich ich als Gebieter die Regeln erklären? Ist ja egal. Ich helfe dir ja. Ich helfe gerne. Und Julia und ich, wir werden versuchen, herauszufinden, der Sache auf der Spur zu kommen. Auf die Spur zu kommen. Jetzt habe ich die Schachtel weggetan. Das ist, glaube ich, jetzt wird eine Karte aus Black Stories Folge Nummer 1. Genau, aus der Serie Nummer 1. Oh, jetzt sind sie durcheinander. Ja, wir mischen einfach mal. So, und ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen. Bitte nur ziehen und mir rüberreichen, ohne auf das Bild zu gucken. Weil man muss dazu sagen, dass das Bild manchmal schon einen Hinweis... Okay. Dass das Bild manchmal schon einen Hinweis... Julia hat schon gezogen. Auf die Lösung. Ich habe schon gezogen, genau. Und nochmal ganz wichtig, Julia und ich, wir dürfen nur mit Fragen oder René mit Fragen bombardieren, auf die er mit Ja und Nein antworten kann. Weil das ist der Sinn des Spiels. Sollte mir langweilig werden, versuche ich euch natürlich in die richtige Richtung zu lenken. Okay, die heutige Story lautet Der Mond. Da der Mond mit all seiner Kraft wirkte, erfuhr Heidi nicht mehr, wer der Mörder war. Das ist die Aufgabe. Ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken darüber machen, was wohl dahinter steckt. Also die große Frage, die jetzt im Raum steht, warum? Und ich werde mir mal schnell die Lösung durchlesen und werde danach nochmal die Frage stellen. Wir ziehen uns mal kurz zurück. Und ich versuche auch ganz schnell zu lesen. Grübeln schon mal. Vielleicht liest René nochmal die Aufgabe vor oder die Story. Okay, alles klar. Es war eine sehr kurze Lösung. Ja. Aber ich denke, ihr werdet ein Weilchen brauchen, um drauf zu kommen. Also, die Story heißt Der Mond und der Hinweis ist, oder besser gesagt die Story, da der Mond mit all seiner Kraft wirkte, erfuhr Heidi nicht mehr, wer der Mörder war. Und ihr müsst jetzt rausfinden, warum. Der Mond wirkte mit all seiner Kraft? Also ich kenne es so, wenn Vollmond ist, kann man nicht schlafen. Ja. Der Mond, hat das was mit den Gezeiten zu tun? Ja. Sie ist ertrunken. Ja. Nein. Und deshalb konnte sie nicht mehr erfahren, wer der Mörder war. Mit also Ebbe, auf jeden Fall. Mit Ebbe und Flut. Mit Ebbe und Flut hätte ich jetzt auch was. Ja. Ja. Also auf jeden Fall muss es ja einen Mord gegeben haben. Es hat einen Mord gegeben. Ist es wichtig oder? Ich meine, um. Naja. Also. Und sie wollte ja wahrscheinlich rausgehen, wer der Mörder ist. Oder wissen, wer der Mörder ist. Richtig, also sie wollte wissen, wer der Mörder ist, ja. Aber es hat nicht mehr geklappt, weil der Mond mit all seiner Energie und Kraft gewirkt hat. Genau. Genau. Julia und das Wasser ist also quasi wieder zurückgelaufen und hat Spuren vermischt. Du sagst gerade, die Wirkung des Mondes ist quasi die Ebbe gewesen. Ja, oder die Flut. Oder die Flut. Ein Zumbein. Richtig, ein Zumbein. Also ich hätte eher gedacht, das Wasser hat die Spuren vermischt, weil es wieder zurückgeflossen ist. Also... Der Strand kürzer wird. Im Prinzip dann in gewisser Hinsicht. Da haben wir schon. In gewisser Hinsicht schon. Was schon? Also es hat damit zu tun, das ist richtig. Also der Mond hat gewirkt und hat Ebbe und Flut erzeugt. Mhm. Und die Leiche wurde ins Wasser gezerrt und dann war sie weg. Du sagst, die Leiche wurde ins Wasser gezerrt, da muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Die Fußspuren oder überhaupt die Spuren, die sind. Nein, auch nicht. Es wurde, ist richtig, es wurde was ins Wasser gezogen. Also da seid ihr auf jeden Fall richtig. Und der Ansatz ist auch richtig. Ach, sie selber wurde ins Wasser gespült und ist ertrunken. Nein, auch nicht. Also es ist richtig, dass der Mond die Gezeiten ausgelöst hat und dadurch etwas ins Wasser gezogen wurde, was quasi den Mord aufgeklärt hat, wenn ihr so wollt. Ne? Die Tatwaffe. Nein. Es geht darum, wer der Mörder ist. Also geht es ja um eine Person wahrscheinlich. Oder nur um die Tatsache, wie es aufgeklärt werden konnte. Mit irgendeinem Hammer, Meißel oder was auch immer. Sie hat nicht erfahren, wie der Mord... passiert ist. Wie der Mord... Lies dir doch nochmal die Antwort durch. Nee, sie hat nicht erfahren, wer der Mörder ist. Das heißt, den Mordablauf, den hat sie... Der Mörder muss ja dann verschwunden sein. Ist die Frage. Es wurde irgendwas ins Wasser gezogen, was den Hinweis auf den Mörder gegeben hätte. Mhm. Die Tatwaffe ist es nicht. Die Leiche. Die Leiche war es auch nicht gewesen. Der Täter war es auch nicht gewesen. Sie selber war es auch nicht gewesen. Ein Zeuge. Nein. Und jetzt ist die Stelle, an der man ein bisschen abstrakt denken müsste. Also auch noch. Was könnte denn ins Wasser gezogen worden sein? Oder sagen wir so, welche Rolle hat sie denn in der ganzen Mordgeschichte gespielt? Vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter. Ja, vielleicht war sie... Also ich gebe sie euch, musste zurück ins Wasser. Ich gebe euch mal zwei Ansatzpunkte. Also, das war eine Meerjungfrau. Ja, würde ich auch gerade sagen. Ariel. Also, es wäre vielleicht interessant zu wissen, welche Rolle sie in der ganzen Mordgeschichte spielt. Also sie hat es ja nicht gesehen. Und es wäre interessant zu wissen, welcher Hinweis quasi ins Wasser gezogen wurde. Also nicht die Tatwaffe nicht? Die Tatwaffe nicht, das Opfer nicht, der Täter nicht, sie selber auch nicht. Und sie war auch keine Zeugin, weil sie war ja gerade dabei rauszukriegen, wer der Mörder war. Sie war keine Tatzeugin. Sie war in gewisser Hinsicht schon die Zeugin der Tat, aber sie war nicht... Die Tatzeugin, die Tat. Hä? Versteh nur Bahnhof. Warum wollte sie den Mord denn aufklären eigentlich? Also war sie... Sie wollte nicht aufklären, sie wollte wissen, wer der Mörder ist. Einfach nur so? Einfach nur so, ja. Das ist richtig, sie wollte das einfach nur so wissen. Warum wollte sie das einfach nur so? Also sie hat ein Buch gelesen und das ist dann ins Wasser gefallen. Und schon wusste sie nicht mehr, wer der Mörder war. Stefan! Stimmt das? Ja. Echt? Das war die Lösung? Ist mir gerade so eingefallen. Wir rollen jetzt nochmal die ganze Story auf. Ja. So, wie ist es jetzt von Anfang an passiert? Also, sie hat ein Buch gelesen? Genau, am Strand. Richtig, am Strand? Das war ein Krimi. Genau. Oder ein Krimi, okay. Da war ein Mord. Also, im Krimi ist spannender Krimi. Mord, genau. Ne? So, Mond. Ja. Mond. Da kam die Flut. Naja, es war abends, wo ich da war. Also, sie hat abends am Strand das Buch gelesen. Genau, dann kam die Flut. Dann kam die Flut und. Dann hat das Buch ins Wasser gespült. Okay, und jetzt, so ist es absolut richtig. Ich lese mal die Lösung vor. Also, die Lösung ist: Die Frau lag am Strand und fing an, einen Krimi zu lesen. Sie war eingeschlafen, als die Flut das Buch für immer mitnahm. Ja, das war die. Aber sie hätte es doch auch hin können, hätte sich das Buch hätte Fahrradkette. Die ist eingeschlafen, war doch schon weg. Also. Ja. Ah. Nee, sehr gut. Der hat es viel mehr gerade spontan. Ja, sein. Also das war mal eine flotte Geschichte. Also ein spontanes Ende. Nicht mal 10 Minuten. Keiner mit gerechnet. Das heißt, das kann man auch mal so zwischendurch machen. Definitiv. So in der Pause, in der Schule. 10 Minuten reicht doch genau aus. Obwohl ich eigentlich das mehr mal, wenn es über mehrere Tage, also wenn man kann es auch zu zweit spielen. Empfohlen wird halt zu mehr, aber also wirklich bei Partys. Aber zu zweit kann ich es halt auch empfehlen, wenn man dann über Tage hinweg rätselt und seinen Partner oder also seinen Spielgefährten halt versucht, Hinweise zu entlocken. Hm. Macht schon sehr viel Spaß. Ja, aber wir hatten jetzt ja schon mehrere Folgen mit zwei Leuten. Hatten wir mit und es klappt. Achso, mit Susanne und Stefan zum Beispiel. Genau. Ja. Und jetzt mit Julia und mir. Ja. Ist ja eine dann sind starke wir, Kombination. Dann sind wir, würde ich sagen, durch für diese Folge. Ja. René wird uns nochmal die Kontaktmöglichkeiten jetzt nennen. Oh, die liegen ja vor dir. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr in irgendeiner Form Kontakt zu uns aufnehmen wollt, zum Beispiel weil ihr wissen wollt, wo man diese Black Stories herbekommt. Ja, und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, wir grüßen mal den Basti ganz doll. Ja, ein treuer Zuhörer. Ja. Einer, der sich auch in den Kommentaren geäußert hat. Genau, das ist nämlich, da sind wir gleich bei den Kontaktmöglichkeiten. Also ihr könnt uns eine E-Mail schicken an blog@juba.de. Ihr habt die Möglichkeit, im Blog unter blog.juba.de auf den Beitrag einen Kontakt abzugeben, einen Kommentar abzugeben, oder ihr nutzt das Kontaktformular, füllt das aus und schickt es an uns. Oder ihr sprecht uns auf die Mailbox, auch das kann man machen. Und zwar unter 030 20 2 368 03. Oder ihr könnt auch kostenlos auf unsere Mailbox sprechen, das würde dann gehen über die Kontaktseite. Das ist ein cooler Telefonhörer, einfach raufklicken, Telefonnummer eingeben, die eigene, und ihr werdet mit unserer Mailbox verbunden. Und ja, da hinterlasst uns einfach Feedback, was ihr von den Black Stories haltet, vielleicht wo ihr die Black Stories spielt. Und wir werden dieses Feedback auch im Black Stories Podcast dann zum Besten geben. Genau. So ist es. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr mal von euch hören lasst. Und ja, wenn ihr über den Black Stories, also über die Webseite www.black-stories.de kommt, da gibt es garantiert auch irgendwelche Kontaktmöglichkeiten. Und wenn ihr reinschreibt, dass ihr das direkt an den Podcast geschickt haben wollt, dann denke ich, wird das auch an uns weitergeleitet. Ja. Das war's schon. Ja, so ganz kurz heute. Ja. Kurze Sendung. Mhm. Ja, dann schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns runtergeladen habt, und dann wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Ja, und wir spielen jetzt noch ein paar Runden. Wir spielen noch ein paar Runden. Bis morgen früh. Natürlich, wir machen durch bis morgen früh. Alles klar, also macht's gut, ne? Bis dann, tschüss. Tschüss. Der Blogcast, jeden zweiten Sonntag auf blog.juba.de. Blog.juba.de.